bei mir bist, warum bist du nicht wirklich hier? Wenn du Dinge sagst, warum sagst du sie nicht wirklich zu mir? Wenn du bei mir schläfst, warum drehst du dich dann weg von mir? Und wenn der Morgen kommt, warum bist du dann nicht mehr hier? Wenn du gehen willst, geh, aber bitte geh ganz. Jedes kleine Teil von dir mit. Wenn du gehen musst, geh, aber bitte geh ganz. Mit jedem kleinen Teil. Wenn du einsam bist, warum bist du nicht hier? Wenn das jetzt alles war, warum sagst du's nicht zu mir? Wenn du gehen willst, geh, aber bitte geh ganz. Jedes kleine Teil von dir mit. Wenn du gehen willst, geh, aber bitte geh ganz. Und nimm jedes kleine Teil. Wenn du gehen willst, geh, aber bitte geh ganz. Und nimm jedes kleine Teil von dir. Aber bitte geh ganz und nimm jedes verdammte Teil von dir.